Yes, yes, yes, yes. Ja, ja, ja. Another day arrived. Ein neuer Tag ist da. I hope you were shocked a little bit about my yesterday's devotion. Ich hoffe, ihr wart etwas schockiert über meine gestrige Andacht. Healthy shocked. Ich meine, auf gesunde Art und Weise schockiert. No, we need that. Wir brauchen das. Sometimes we just need to have a shock to wake up. Ich glaube, manchmal brauchen wir einfach einen Schock, um aufzuwachen. But honestly, what I shared is what I really believe. Aber ehrlich gesagt, was ich euch mitgeteilt habe, ist wirklich das, was ich glaube. Wir müssen verstehen, dass dem Volk Gottes eine Ruhe vorbehalten ist. And unless we learn to enter that rest, und wenn wir nicht lernen, in diese Ruhe einzutreten, we're going to live by stress. Werden wir im Stress leben. So we have to make this choice, rest or stress. Also wir müssen uns entscheiden, Ruhe oder Stress. What do you prefer? Both doesn't work. Was ist dir lieber? Beides geht nicht. When you've entered the rest, there is no more stress. Wenn du in die Ruhe eingekehrt bist, gibt es keinen Stress mehr. By stress, there is no rest. Wenn du im Stress lebst, gibt es keine Ruhe. And the Bible is very clear that this is how God wants us to live. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Gott möchte, dass wir so leben. I'm going to give you a little hint that I'm going to talk about later in this series. Ich werde euch einen kleinen Hinweis geben, worüber wir dann später in dieser Serie sprechen werden. You know, people said to me, Reinhard. Leute sagten zu mir, Reinhard. You need one day of rest a week. Du brauchst einen Ruhetag in der Woche. Because that's how God ordained it. So hat es Gott festgehalten. But you know, I don't really see that. Ich sehe das aber nicht wirklich so. I tell you why I don't see that. Und ich sage euch, warum ich das nicht so sehe. Listen, let me say that if you want to work 6 days and rest for one day, that's perfectly fine. Oder sagen wir es so, wenn du 6 Tage pro Woche arbeiten möchtest und einen Tag ruhen willst, dann passt das perfekt. You're free to live your life however you would like to. Du musst einfach frei sein, so ein Leben zu leben, wie du es möchtest. But I don't believe it's something that we have to do in order to be well. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, was wir tun müssen, damit es uns gut geht. Why do I not believe that? Warum glaube ich das nicht? First of all, we have to look the way that God started everything in the very beginning. Zuerst einmal müssen wir uns anschauen, wie Gott alles am Anfang begonnen hat. How it was in the beginning gives us much more clue than what God ordained through the law. So wie es am Anfang war, gibt uns viel mehr Hinweise darauf, was Gott im Gesetz festgehalten Sabbath hat. Was part of the law. Der Sabbat war Teil des Gesetzes. So work 6 days and then you rest. That was how it was on the Sabbath. Also 6 Tage arbeiten und dann zu ruhen. So war es im Sabbat. Let's look at how Adam lived his life. Schauen wir uns mal an, wie Adam sein Leben lebte. Did Adam work 6 days and then he had to rest one day? Hat Adam 6 Tage gearbeitet und musste dann einen Tag ruhen? No. Nein. Why? Warum? Why did God make the seventh day the day of rest? Warum hat Gott den 7. Tag als Ruhetag erschaffen? I believe he wanted to show us that very few Christians truly understand. Ich glaube, er wollte uns zeigen, dass es sehr wenige Christen wirklich verstehen. You see, God didn't rest on the seventh day because he was tired from working so hard for 6 days. Gott hatte nicht am 7. Tag geruht, weil er so müde war nach 6 Tagen harter Arbeit. Because God doesn't get tired. Gott wird nicht müde. Because Jesus said, even when Jesus did miracles on the Sabbath. Sogar Jesus hat am Sabbat Wunder getan. He said this. Er sagte Folgendes. Father works and I have to work too. Mein Vater arbeitet und ich muss auch arbeiten. Why did God make the seventh day the day of rest? Also warum hat Gott den 7. Tag als Ruhetag geschaffen? Here is what I believe. Ich glaube Folgendes. He created Adam on the 6th day. Er hat Adam am 6. Tag geschaffen. And it was evening and morning and the 6th day was finished. Dann war es Abend und es war Morgen und der 6. Tag war vorbei. So my question for you is this. Meine Frage an euch ist jetzt folgende. The first full day that Adam ever experienced on the earth. Was hat Adam an seinem ersten kompletten Tag erlebt, als er auf der Erde war? Es war ein Ruhetag. Did he get the clue? Habt ihr den Hinweis verstanden? Started his life with rest. He didn't rest because he was tired from work. Adam hat sein Leben in der Ruhe begonnen. Er hatte nicht geruht, weil er von der Arbeit müde war. Because he hadn't worked yet. Er hatte ja noch gar nicht gearbeitet. I've known so many people who need 2 days of rest a week and yet they're still always worn out and tired and stressed. Ich kenne so viele Leute, die 2 Tage Ruhe in der Woche brauchen und sie sind trotzdem immer noch ausgelaugt, müde und gestresst. And then I know a guy that sometimes works 6 months without a day of rest and he's really fine. Und dann kenne ich jemanden, der manchmal 6 Monate ohne Ruhetag arbeitet und ihm geht's wirklich gut. Daniel just rolled his eyes on me. Daniel hat gerade mit den Augen gerollt. Don't worry, he will learn. Keine Sorge, er wird's lernen. Learn with that guy. Er wird es lernen, wie dieser Mann. What am I saying? Was will ich damit sagen? I'm not saying don't Ich rest. sage nicht, dass du nicht ruhen sollst. You have to live from the position of rest. Ich sage, dass du aus der Position der Ruhe leben sollst. There is nothing wrong to rest a day a week. Es gibt nichts Falsches daran, einen Tag in der Woche zu There is ruhen. something very wrong if you are stressed 6 days a week and then you rest a day a week. Aber es ist ganz falsch, wenn du 6 Tage in der Woche gestresst bist und dann einen Tag Do you see the ruhst. difference? Siehst du den Unterschied? An incredible high level of burnout today. Es gibt heutzutage einen sehr hohen Level an Burnout. And do you know what in the beginning people said because they are overworked? Am Anfang sagen die Leute, sie sind überarbeitet. I remember when this first became something that was popular, it's called the burnout syndrome. Ich erinnere mich an den Anfang, wo das populär zu werden begann und Burnout-Syndrom genannt wurde. Everybody said, people work too much, work too much. Jeder sagte, die Leute arbeiten zu viel, sie arbeiten zu viel. He said, Reinhard, by 40, you will be burnout syndrome. Sie sagten, Reinhard, so um die 40 wirst du ein Burnout haben. Well, I'm going to be 60 soon. Nun, jetzt bin ich bald 60. My energy level, you can ask Daniel if it's good or bad. Du kannst Daniel fragen, ob mein Energielevel gut oder schlecht ist. Daniel thinks he's very bad. Daniel denkt, er ist sehr schlecht. It's too high. Er denkt, er ist zu hoch. Debbie says. Debbie sagt, Everybody is forbidden to give my husband an energy drink. Es ist jedem verboten, meinem Mann einen Energiedrink zu geben. Because it will look like the rest of the world is in slow motion. Weil dann wird der Rest der Welt wie in Zeitlupe wirken. You see why? Warum? Because I live from the position of rest. Weil ich aus der Position der Ruhe lebe. So when I take rest, also wenn ich ruhe, I don't do it so that I can recuperate from stress and keep going again. Dann mache ich das nicht, um mich vom Stress zu erholen und wieder weitermachen zu können. I do it because I want to have time with my family. Ich mache es, weil ich Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. Sit in the pool with some friends. Oder ich möchte mit Freunden im Pool sitzen. There is a scientific research that I read. Ich habe einen wissenschaftlichen Bericht gelesen. There's actually a book that's called Never Tired Again. Und es gibt da ein Buch, das heißt Nie wieder müde. That book is so crazy, don't read it. Das Buch ist so verrückt, lest es auf keinen Fall. Yeah. But anyhow, there is a scientific research that says this. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es einen wissenschaftlichen Bericht, der Folgendes besagt. How physically exhausted you are. Egal wie körperlich ausgelaugt du bist, no matter. Ganz egal. One night of good rest will recuperate the body from the most difficult exhaustion. Eine einzige Nacht in guter Ruhe und der Körper erholt sich von der allerhöchsten Anstrengung. So look, what do we do? Also was machen wir? We don't sleep well because we are stressed. Wir schlafen nicht gut, weil wir gestresst sind. So we live a life in stress and not in rest. Wir leben ein Leben im Stress und nicht in der Ruhe. And then we wonder why life is so complicated. Und dann fragen wir uns, warum unser Leben so kompliziert I'll ist. Teach you to enter the rest of God. Ich werde euch zeigen, wie ihr in die Ruhe eintreten könnt. You have to apply it. Ihr müsst sie einfach anwenden. See you tomorrow. Bis morgen.